Erster hört mir schweigend zu, ihr Länder am Meer, und wartet auf meine Erklärung, ihr Völker. Sie sollen vortreten und dann reden, lasst uns gemeinsam vor Gericht gehen. Zweiter, wer hat diesen Mann aus dem Osten erweckt, dem der Sieg auf jedem Schritt begegnet? Wer unterwirft ihm Völker und stürzt Könige vor ihm? Wer macht ihre Schwerter zu Staub und ihre Bögen zu weggewehten Strohhalmen? Dritter, er verfolgt sie und zieht unversehrt weiter, denn er geht Wege, die er vorher nicht betreten hat. Vierter, wer hat das getan und ausgeführt? Es ist der, der die Menschengeschlechter von Anfang an ins Leben rief, ich, der Herr, der ich am Anfang war und auch bei den Letzten noch derselbe bin. Fünfter, die Länder am Meer sahen es und bekamen Angst, die Enden der Erde zitterten, deshalb versammelten sie sich und kamen zusammen. Sechster, einer half dem anderen und sagte zu seinem Nachbarn, sei mutig. Siebter, der Künstler ermutigte den Goldschmied, und der, der mit dem Hammer glättete, ermutigte den, der auf den Amboss schlug. Sie sagten über die Lötstelle, sie ist gut. Dann befestigte man das Götterbild mit Nägeln, damit es nicht umfällt. Achter, aber du, Israel, bist mein Diener, Jakob, den ich erwählt habe, du bist der Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Neunter, ich habe dich von den Enden der Erde geholt und aus den entferntesten Gegenden berufen, denn ich sagte zu dir, du bist mein Diener, ich habe dich erwählt und dich nicht abgelehnt. Zehnter, hab keine Angst, denn ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und helfe dir, ich halte dich fest mit meiner starken rechten Hand. Elfter, alle, die wütend auf dich sind, werden sich schämen und in Schande fallen. Die Leute, die gegen dich kämpfen, werden verschwinden und zugrunde gehen. Zwölfter, du wirst deine Gegner suchen, aber du wirst sie nicht mehr finden. Die Leute, die dich bekämpfen, werden zu nichts werden und verschwinden. Dreizehnter, denn ich, der Herr, dein Gott, halte dich an deiner rechten Hand. Ich sage zu dir, hab keine Angst, ich helfe dir. Vierzehnter, hab keine Angst, du kleines Volk Jakob, du Israel. Ich helfe dir, sagt der Herr, und dein Retter ist der Heilige Israels. Fünfzehnter, sieh, ich mache dich zu einem neuen, scharfen Dreschschlitten mit vielen Zähnen. Du wirst die Berge dreschen und zermalmen und die Hügel wie Spreu wegwehen. Sechzehnter, du wirst sie in die Luft werfen, und der Wind wird sie wegtragen, der Sturmwind wird sie zerstreuen. Aber du wirst dich über den Herrn freuen und dich des Heiligen Israels rühmen. Siebzehnter, die Armen und Bedürftigen suchen Wasser, aber es gibt keines, ihre Zunge ist trocken vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören, ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Achtzehnter, ich werde auf den kahlen Hügeln Flüsse entstehen lassen und Quellen in den Tälern. Ich werde die Wüste zu einem Teich machen und trockenes Land zu Wasserquellen. Neunzehnter, ich werde in der Wüste Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume pflanzen. Auch die Steppe werde ich mit Zypressen, Ulmen und Buchsbäumen ausstatten. Zwanzigster, das alles geschieht, damit alle sehen, erkennen, verstehen und wissen, dass die Hand des Herrn dies getan und der Heilige Israels es geschaffen hat. Einundzwanzigster, bringt eure Sache vor Gericht. Sagt der Herr. Legt eure Beweise dar. Sagt der König Jakobs. 22. Sie sollen vortreten und uns sagen, was geschehen wird. Sagt uns, was früher passiert ist, damit wir darüber nachdenken und das Ergebnis verstehen können. Oder lasst uns hören, was in Zukunft kommt. 23. Sagt uns, was später geschehen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Tut etwas Gutes oder Schlechtes, damit wir alle staunen und es sehen können. 24. Ihr seid wirklich nichts und eure Taten sind wertlos. Wer euch wählt, ist ein Greuel. 25. Ich habe jemanden aus dem Norden erweckt und er kam aus dem Osten. Er wird meinen Namen verkünden und die Herrscher will ihm zertreten, so wie ein Töpfer den Ton tritt. 26. Wer hat das von Anfang an gesagt, damit wir es wüssten, und im Voraus, damit wir sagen könnten, er hat recht? Aber es gibt niemanden, der es sagt, niemanden, der es hören lässt, und niemanden, der eure Worte hört. 27. Ich bin der Erste, der zu Zion sagt, sieh, deine Kinder sind da. Und ich sende einen Freudenboten nach Jerusalem. 28. Ich schaue mich um, aber es ist niemand da. Unter Ihnen gibt es keinen Berater, den ich fragen könnte, damit er mir eine Antwort gibt. 29. Alle diese Götzen sind nutzlos, ihre Werke sind wertlos und ihre Götterbilder sind nur leerer Wind.